Du hartherziger, dämlicher, störrischer, blöder, öder, spröder, schnöder alter Hundsfott, sprach ich in Gedanken eines Nachmittags zu meinem Großonkel Rumdussel und drohte ihm im Geiste mit der Faust. Im Geiste nur. Die Sache ist nämlich die, dass just da eine unerhebliche Diskrepanz bestand zwischen dem, was ich sagte und was zu sagen ich den Mut nicht hatte, zwischen dem, was ich tat und was zu tun ich nicht übel Lust verspürte. Als ich die Tür zum Wohnzimmer öffnete, saß der alte Fettwanz da, die Füße auf dem Kaminsims und einen Humpen Portwein in der Pfote und plagte sich im Schweiße seines Angesichts, das Glas flugs zu leeren. »Mein teurer Onkel«, sagte ich, indem ich die Türe sachte schloss und mit dem gewinnendsten Lächeln auf ihn zutrat. »Sie sind stets so überaus gütig und aufmerksam und haben Ihr Wohlwollen auf so vielerlei, so überaus vielfältige Weise bewiesen, dass ich fühle, ich brauche zu Ihnen nur noch einmal andeutungsweise die kleine Angelegenheit zu erwähnen, um mich Ihrer vollen Einwilligung zu versichern.« »Hm«, sagte er, »guter Junge, fahre fort.« »Ich bin sicher, mein teuerster Onkel, du verdammter alter Schuft, dass Sie nicht wirklich im Ernste die Absicht hegen, sich meiner Verbindung mit Kate entgegenzustellen. Das ist nur ein Scherz von Ihnen, ich weiß. Wie so ungeheuer witzig Sie bisweilen doch sind.« »Ha, ha, ha«, sagte er, »zum Teufel mit dir, ja?« »Gewiss, natürlich, ich habe doch gewusst, Sie haben nur Spaß gemacht.« »Nun, Onkel, Kate und ich möchten im Augenblick nur das eine, dass Sie die Güte hätten, uns Ihren Rat angedeihen zu lassen, was den Zeitpunkt betrifft. Sie wissen schon, Onkel, kurz, wann es Ihnen selber wohl am besten passen wolle, dass die Hochzeit abläuft. Sie verstehen.« »Abläuft, du Gauner, was soll denn das heißen? Warte doch lieber, bis sie anläuft.« »Oh, das ist gut. Oh, ganz groß. So ein Witz. Doch jetzt im Augenblick, Onkel, verstehen Sie, ist alles, was wir wollen, dass Sie den Zeitpunkt genau nennen.« »Ah, genau? Ja, Onkel. Das heißt, wenn es Ihnen recht ist.« »Würde es nicht reichen, Bobby, wenn ich es so ungefähr beließe? Sagen wir zum Beispiel irgendwann innerhalb eines Jahres oder so?« »Muss es denn ganz genau sein?« »Wenn Sie die Güte haben wollten, Onkel.« »Genau.« »Na schön. Also dann, Bobby, mein Junge, du bist ein kluges Kerlchen, nicht wahr? Da du den genauen Zeitpunkt wünschst, will ich... Also, da will ich dir dies eine Mal den Gefallen tun.« »Liebster Onkel.« »Still, Sir.« Meine Stimme übertönend. »Ich will dir dies eine Mal den Gefallen tun. Du sollst mein Einverständnis haben. Und den Mammon dazu, die 100.000 Pfündchen. Die dürfen wir ja nicht vergessen. Lass mal sehen. Wann soll's denn also sein? Heute ist Sonntag, stimmt's? Nun denn? Die Hochzeit soll genau dann sein. Pass gut auf jetzt. Genau dann, wenn 3 Sonntage... in eine Woche fallen. Hörst du, mein Herr? Was glotzt du denn so? Ich sage, du sollst Kate und den Mammon kriegen, wenn 3 Sonntage in eine Woche fallen. Aber nicht er, du junger Bruder Liederlich, nicht er, und sollte es mein Leben kosten. Du kennst mich, ich bin ein Mann von Wort. Und nun fort mit dir! Und damit leerte er seinen Humpen Portwein, dieweil ich verzweifelt aus dem Zimmer stürzte. Ein sehr feiner, alter, englischer Gentleman. Das war mein Großonkel Rumdussel. Doch anders als der im Liede hatte er seine schwachen Punkte. Sie war schon wer, diese kleine, pralle, prahlerische, passionierte Halbkugel. Mit einer roten Nase, einem dicken Schädel, einer wohlgefühlten Börse und einem ausgeprägten Bewusstsein der eigenen Wichtigkeit. Trotz des besten Herzens von der Welt brachte er es doch durch einen allbeherrschenden Widerspruchsgeist fertig, bei denen, die ihn nur flüchtig kannten, sich den Ruf eines Griesgrams und Geizkragens zu erwerben. Gleich vielen ausgezeichneten Menschen schien er regelrecht von einem Quälgeist besessen, dessen Schurigelei man bei flüchtigem Hinsehen leicht als Bosheit missverstehen konnte. Auf jegliches Ersuchen antwortete er sofort mit einem entschiedenen »Nein!« Doch am Ende, am fernen, fernen Ende, gab es nur außerordentlich wenige Bitten, welche er wirklich abgeschlagen hätte. Gegen alle Angriffe auf seinen Geldbeutel wehrte er sich aufs Entschiedenste. Doch der Betrag, den man ihm schließlich abnötigte, stand allgemein im direkten Verhältnis zur Länge der Belagerung und zur Hartnäckigkeit des Widerstandes. Für mildtätige Zwecke gab keiner großzügiger oder widerwilliger. Für die schönen Künste und im Besonderen die Literatur hegte er abgrundtiefe Verachtung. Das hatte ihm Casimir Perier eingegeben, dessen kleine freche Frage, wozu soll ein Dichter gut sein, er mit sehr possierlicher Aussprache als das Nonplusultra logischen Witzes zu zitieren pflegte. So hatte auch meine eigene Neigung zu den Musen sein völliges Missfallen erregt. Eines Tages, als ich ihn um eine neue Horazausgabe bat, versicherte er mir, die Übersetzung von »Poeta nascitur, non fit« laute, ein Poet ist ein genasführter Taugenichts, eine Bemerkung, welche mich sehr verstimmte. Seine Abneigung gegen die Humaniora war in letzter Zeit auch sehr viel größer geworden durch eine jähe, zufällig entstandene Vorliebe für etwas, das er als Naturwissenschaft ansah. Da hatte ihn doch einer auf der Straße angesprochen und ihn für keinen geringeren als den Dr. D. R. Jur gehalten, den Professor für Naturhokuspokus. Dies veranlasste ihn zu jäher Schwenkung. Und just zur Zeit dieser Geschichte, denn eine Geschichte soll es schließlich und endlich doch noch werden, war mein Großonkel Rumdussel ansprechbar und friedfertig nur auf Punkte hin, welche zufällig mit den Kapriolen des Steckenpferds, das er derzeit ritt, übereinstimmten. Ansonsten lachte er mit Armen und Beinen und seine politischen Ansichten waren eigensinnig und leicht verständlich. Er meinte mit Horsley, dass das Volk mit den Gesetzen nichts anderes zu tun hat, als ihnen zu gehorchen. Ich hatte meinen Lebtag lang bei dem alten Herrn gelebt. Auf dem Sterbebett hatten meine Eltern mich ihm zum köstlichen Vermächtnis hinterlassen. Ich glaube, der alte Schurke liebte mich wie sein eigenes Kind, beinahe, wenn nicht gar ganz so, wie er Kate liebte. Doch war es bei alledem ein Hundeleben, das er mir bereitete. Vom ersten bis zum fünften Lebensjahr erwies er sich mir mit regelmäßigen Züchtigungen gefällig. Von 5 bis 15 drohte er mir stündlich mit der Besserungsanstalt. Von 15 bis 20 verging nicht ein Tag, an dem er mir nicht gelobte, mich zu enterben. Ich trieb's gar arg, das ist wahr. Doch war es nun einmal Teil meiner Natur, ein Artikel meines Glaubens. In Kate jedoch besaß ich eine treue Freundin. Und ich wusste das. Sie war ein gutes Mädchen und sagte mir in sehr süßen Worten, dass ich sie haben könne, mitsamt dem Mammon und allem, wann immer ich meinen Großonkel Rumdussel dazu breitzuschlagen vermöchte, sich zu der notwendigen Einwilligung zu verstehen. Das arme Ding. Sie war kaum 15 und ohne diese Zustimmung wäre an ihr kleines, in Staatspapieren angelegtes Vermögen nicht eher heranzukommen, als bis 5 endlose Sommer ihre träge Länge dahingeschleppt hätten. Was also tun? Mit 15 oder selbst mit 21 dünken einen 5 zu gewärtigende Jahre dasselbe wie 500. Vergebens bestürmten wir den alten Herrn mit beharrlichen Bitten. Hier lag eine Pièce de Résistance vor, wie die Herren Ude und Carême sagen würden, wie sie seiner verstockten Fantasie aufs Haar genau passte. Es hätte sogar Hiob höchstpersönlich Entrüstung entlockt, hätte er mit ansehen müssen, als welch arger Mäusefänger er sich uns zwei armen, elenden Mäuslein gegenüber gebärdete. Im Herzen wünschte er dabei nichts sehnlicher, denn unsere Verbindung. Dies war für ihn schon längst beschlossene Sache. Ja, er hätte sogar 10.000 Pfund aus seiner eigenen Tasche daran gegeben, Kates 100.000 gehörten ihr, wenn ihm so etwas wie eine Ausrede hätte einfallen mögen, um unseren so natürlichen Wünschen entgegenzukommen. Doch wir waren nun einmal so unklug gewesen, selbst davon anzufangen. Sich unter solchen Umständen nicht zu widersetzen, davon bin ich zutiefst überzeugt, stand einfach nicht in seiner Macht. Wie gesagt, er hatte seine schwachen Punkte. Doch wenn ich davon spreche, so darf man das nicht so verstehen, als meinte ich damit seinen Eigensinn. Der war eine seiner Stärken. Wenn ich von seiner Schwäche rede, so spiele ich damit auf einen wunderlichen Altweiber-Aberglauben an, in dem er befangen war. Träume, Vorzeichen, da war er ganz groß. Auch achtete er mit übertriebener Peinlichkeit auf all die kleinen Ehrensachen. Und ohne Zweifel war er auf seine eigene Weise ein Mann von Wort. Tatsächlich war dies eines seiner Steckenpferde. Den Geist seiner Gelübde für nichts zu achten, kannte er keine Skrupel. Der Buchstabe jedoch war ihm heilige Verpflichtung. Diese letztere Eigenart in seinem Charakter war es nun, welche Kates Findigkeit eines schönen Tages, nicht lange nach unserer Unterredung im Speisezimmer, auf höchst unerwartete Weise sich zunutze zu machen verstand. Und nachdem ich solcher Art im Stile aller modernen Barden und Redner die ganze mir zu Gebote stehende Zeit und nahezu den ganzen mir verfügbaren Raum mit Vorgeplänkel aufgebraucht habe, will ich nun mit wenigen Worten zusammenfassen, was im Ganzen die Quintessenz der Geschichte ausmacht. Der Zufall wollte es, so hatten es die Schicksalsschwestern bestimmt, dass sich unter den seemännischen Bekannten meiner Anverlobten zwei Herren befanden, die soeben den Fuß auf englischen Boden gesetzt hatten, nachdem ein jeder von ihnen ein Jahr lang auf Reisen in fremde Länder unterwegs gewesen war. In Begleitung dieser Herren statteten meine Base und ich nach vorheriger Verabredung Onkel Rumdussel einen Besuch ab, am Nachmittag des 10. Oktober, einem Sonntag. Genau 3 Wochen nach jener denkwürdigen Entscheidung, die auf so grausame Weise unsere Hoffnungen zerschlagen hatte. Wohl eine halbe Stunde lang ging die Unterhaltung über gewöhnliche Gegenstände, endlich aber gelang es uns, ihr ganz selbstverständlich die folgende Wendung zu geben. Kapitän Pratt: Nun, ich bin genau ein Jahr fort gewesen. Heute ist's genau ein Jahr, so wahr ich lebe. Lassen Sie mich sehen. Ja, heute ist der 10. Oktober. Sie erinnern sich doch, Mr. Rumdussel. Heute vor einem Jahr war ich bei Ihnen, um mich zu verabschieden. Ach, übrigens, ist das nicht wirklich ein merkwürdiger Zufall, wie, dass unser Freund hier, Kapitän Smitherton, ebenfalls genau ein Jahr fort gewesen ist? Auf den Tag genau ein Jahr? Darauf Smitherton: Jawohl, ha, genau ein Jahr. Sie werden sich erinnern, Mr. Rumdussel, dass ich voriges Jahr am selben Tag zusammen mit Kapitän Pratt bei Ihnen meinen Abschiedsbesuch gemacht habe. Der Onkel: Ja. Ich erinnere mich sehr wohl, wirklich sehr merkwürdig. Beide sind Sie genau ein Jahr weg gewesen. Wahrhaftig ein sehr merkwürdiges Zusammentreffen. Genau das, was Dr. D. R. Ewer eine außergewöhnliche Koinzidenz der Ereignisse nennen würde. Dr. D., jetzt Kate, ihm ins Wort fallend: Gewiss, Papa, das ist schon merkwürdig. Aber andererseits sind Kapitän Pratt und Kapitän Smitherton ja gar nicht zusammen die gleiche Route gefahren. Und das ist denn doch ein Unterschied, weißt du? Wieder der Onkel: Davon weiß ich ganz und gar nichts, du vorlautes Ding. Woher auch? Ich meine, das macht die Sache nur noch bemerkenswerter. Dr. D. R. Ewer und Kate: Freilich, Papa, Kapitän Pratt ist um Kap Horn gefahren und Kapitän Smitherton segelte um das Kap der Guten Hoffnung. Der Onkel: Ganz recht, der eine ist also gen Osten und der andere gen Westen gefahren, du Wildfang. Und beide sind sie rund um die ganze Welt gekommen. Nebenbei bemerkt, Dr. D. R. Ewer, meine Wenigkeit hastig: Kapitän Pratt, Sie müssen morgen Abend zu uns kommen, Sie und Smitherton. Sie können uns dann alles von Ihrer Reise erzählen. Wir spielen noch eine Partie Whist und... Pratt nun unterbrechend: Whist, mein Bester? Sie haben wohl vergessen, morgen ist Sonntag. An einem anderen Abend. Kate: Ach nein, pfui, ganz so schlecht ist Robert ja nun doch nicht. Heute ist Sonntag. Der Onkel: Gewiss. Gewiss. Und Pratt: Ich bitte Sie beide um Verzeihung, aber so kann ich mich nun wirklich nicht irren. Ich weiß genau, morgen ist Sonntag, weil... Jetzt Smitherton, sehr überrascht: Wo haben Sie denn alle Ihre Gedanken? War denn nicht gestern Sonntag? Das hätte ich doch gern gewusst. Nun alle: Gestern? Sie erst noch, unmöglich, da irren Sie sich. Der Onkel: Heute ist Sonntag, sage ich. Nicht wahr? Pratt: Oh nein, morgen ist Sonntag. Darauf Smitherton: Sie sind wohl alle miteinander nicht bei Trost. Jeder einzelne von Ihnen. So sicher, dass ich auf dem Stuhl hier sitze, so genau weiß ich auch, dass gestern Sonntag war. Kate, heftig aufspringend: Ich hab's! Ich verstehe das Ganze, Papa. Das ist die Strafe Gottes für dich, wegen, du weißt schon deswegen. Lasst mich ausreden und ich will das Ganze augenblicklich erklären. Das ist wirklich eine sehr einfache Sache. Kapitän Smitherton sagt, gestern sei Sonntag gewesen. So war es auch, er hat recht. Vetter Bobby und Onkel und ich sind der Meinung, dass heute Sonntag ist. So ist's, wir haben auch recht. Kapitän Pratt behauptet, morgen wäre Sonntag. Stimmt, er hat ebenfalls recht. Die Sache ist die, wir haben alle recht. Und so sind 3 Sonntage in eine Woche gefallen. Wieder Smitherton nach einer Pause. Tja, Pratt, Kate hat den Finger drauf. Wie dumm von uns beiden. Dr. Rumdussel, die Sache verhält sich so. Die Erde hat, wie Sie wissen, 24.000 Meilen Umfang. Nun kreist ja diese Erdkugel um ihre eigene Achse. Sie rotiert, sie dreht sich um sich selber. Also um diese Strecke von 24.000 Meilen, welche sie in genau 24 Stunden von Westen nach Osten zurücklegt. Verstehen Sie, Mr. Rumdussel? Der Onkel. Gewiss, gewiss. Dr. D. Smitherton, seine Stimme übertönt. Nun gut, Sir, das bedeutet also eine Geschwindigkeit von 1.000 Meilen in der Stunde. Nun, nehmen wir einmal an. Ich fahre von dieser Position aus 1.000 Meilen nach Osten. Natürlich komme ich dem Sonnenaufgang hier in London um genau eine Stunde zuvor. Ich sehe die Sonne eine Stunde eher aufgehen als Sie. Bewege ich mich nun in derselben Richtung noch weitere 1.000 Meilen, so ist der Sonnenaufgang für mich 2 Stunden vorher. Nochmals 1.000 und es sind schon 3 Stunden und so weiter und so fort, bis ich den Erdball einmal vollkommen umfahren habe und wieder an der Stelle hier ankomme, wonach ich dann also, da ich 24.000 Meilen nach Osten gefahren bin, dem Londoner Sonnenaufgang um nicht weniger als 24 Stunden voraus bin. Das heißt, ich habe vor Ihrer Zeit einen ganzen Tag Vorsprung. Klar, hm? Der Onkel. Aber D.R. Ure, und wieder Smitherton sehr laut, Kapitän Pratt hingegen war, wenn er 1.000 Meilen von hier aus nach Westen gefahren ist, eine Stunde, und wenn er 24.000 Meilen nach Westen zurückgelegt hatte, 24 Stunden oder einen ganzen Tag hinter der Londoner Zeit zurück. Und so war denn für mich schon gestern Sonntag, und so ist für Sie also heute Sonntag, und so ist für Pratt eben erst morgen Sonntag. Und, was noch wichtiger ist, Mr. Rumdussel, es ist sonnenklar, dass wir alle recht haben. Denn es lässt sich wohl keinerlei philosophischer Grund anführen, warum die Meinung des einen von uns der des anderen vorzuziehen sei. Der Onkel zu guter Letzt. Du lieber Himmel. Nun, Kate, nun, Bobby, da trifft mich wirklich die Strafe Gottes, wie ihr sagt. Aber ich stehe zu meinem Wort, merkt euch das. Du sollst sie also haben, mein Junge, Mammon und alles, wenn du möchtest. Reingefallen, Donnerwetter, 3 Sonntage gleich hintereinander. Da muss ich gleich gehen und sehen, was D.R. Jur dazu meint.